Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, you are all welcome in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today is the last Sunday of the month. Hoje est le last Sunday du mois. Aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois. And it is also the beginning of our Thanksgiving Day. Und es ist auch der Beginn unseres Danksagungstages. C'est aussi le début de l'action de grâce. Amen. A reminder of saying thanks to Christ Jesus. Eine Erinnerung an uns, dass wir dankbar sein sollen gegenüber Jesus Christus. Donc c'est un rappel pour nous d'être reconnaissant envers Jésus Christ. A reminder of that, you know, that we should be there for Christ Jesus. Eine Erinnerung an uns, dass wir für Jesus Christus da sein sollten. Ça va nous rappeler qu'on va être là pour Jésus Christ. Amen. Amen. Not just there for saying thank you, also in action. Mm-hmm. Und es geht nicht nur darum, Danke auszusprechen, sondern auch in Aktion, in Taten auch wirklich unsere Danksagung auszudrücken. Et il ne s'agit pas seulement d'être de le confesser avec nos bouches, mais aussi le faire avec nos actes, d'être reconnaissant vers Dieu. Just say thank you with your mouth is not enough. Nur Danke auszusprechen mit deinem Mund allein reicht nicht aus. You want to. Okay. Seulement dire merci avec ta bouche n'est pas suffisant. He wants to see your action. Er möchte dein Handeln sehen. Il veut voir ton action. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Let us act accordingly. Lasst uns daran handeln, was wir sagen. Oui, on doit vraiment agir selon nos paroles. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Before we go to our message today, I will quickly go through the question. Before we start our message today, we go quickly to the answer to what one of us asked Felix on Wednesday about Christ and Jesus. Bevor wir mit der eigentlichen Botschaft anfangen, werden wir vorher die Frage beantworten, die unser Bruder Felix in der letzten Woche, im letzten Gottesdienst gestellt hat. Avant de commencer avec le message d'aujourd'hui, on va d'abord répondre à la question que notre frère Félix avait posée mercredi. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. The question is a very good question. Die Frage war eine sehr gute Frage. Et c'était une très bonne question. Amen. Amen. We have to know the difference between both. Und wir sollten den Unterschied erkennen. On doit connaître la différence. Amen. Amen. And where they are coming from. Et d'où elles viennent. Both names. Woher beide Namen herkommen. Et d'où viennent les deux noms. I will not go into full details, but I will go to some extent. Amen. Amen. Jesus and Christ are two different people. Jesus und Christus sind zwei verschiedene Menschen. Oder zwei verschiedene Personen. Jésus et le Christ sont deux personnes différentes. The Son of God and the Son of Man, yeah, are two different persons. Mm. Der Menschensohn und der Sohn Gottes sind zwei verschiedene Personen. Le Fils de l'homme et le Fils de Dieu sont deux personnes différentes. Amen. Remember the Transfiguration. Und erinnert euch an die Verklärung. Rappelez-vous de la Transfiguration. Amen. When Jesus revealed the inside als Jesus of him sozusagen das to some Innere, of his disciples. Als Jesus das Innere von ihm offenbart hat gegenüber einigen seiner Jüngern. Et quand Jésus-Christ a révélé ce qu'il y avait en lui à quelques de ses disciples. Christ has been there from the beginning. Christus war schon von Anfang an da. Le Christ a été là depuis le début, depuis le commencement. But Jesus have not been there from the beginning. Aber Jesus war nicht von Anfang an da. Mais Jésus-Christ, mais Jésus n'était pas là depuis le début. Amen. Amen. Jesus came into the picture because of the change of plan. Jesus kam erst ins Spiel herein, weil sich der Plan geändert hatte. Jésus because of the fall of man. Aufgrund des Menschenfalls. Jésus est seulement venu après à cause de la chute de l'homme. Amen. Amen. Remember, God's purpose is unchangeable. Mm-hmm. But his plan can change. Mm-hmm. Erinnert euch daran, dass der Wille des Herrn unveränderbar ist und immer zustande kommen wird. Aber der Plan kann sich immer ändern. Rappelez-vous que le but de l'Éternel va jamais changer, mais son plan peut changer. And because of the fall of man, his plan changed. Und aufgrund des Sündenfalls hat sich der Plan geändert. Mais à cause de la chute de l'homme, le plan a changé. Without the fall of man, there will be no Jesus. Ohne den Sündenfall gäbe es überhaupt keinen Jesus oder wäre ein Jesus gar nicht erforderlich. Parce que sans la chute de l'homme, Jésus n'aurait pas été nécessaire. Jesus is the body. Denn Jesus ist nur der Körper. Parce que Jésus est le corps. Amen. Mm-hmm. Jesus was Christ's earth suit. Jesus war sozusagen dieser irdische Anzug, den Christus angezogen hat. Et le Christ s'est seulement vêtu de Jésus. Donc le Christ avait besoin d'un corps et ce corps c'était Jésus ici sur terre. Without Jesus, Christ cannot be here as a man to save us. Ohne Jesus kann Christus hier nicht auf die Erde hinkommen, um uns zu retten. Parce que sans Jésus, le Christ n'aurait pas pu venir ici sur terre pour nous sauver. Because Christ is spirit. Weil Christus Geist ist. Parce que le Christ est esprit. He is illegal here on earth without Jesus. Und ohne Jesus, ohne den Körper Jesus, ist der Geist Christus illegal hier auf Erden. Et sans un corps, les esprits sont des clandestins ici. Donc Jésus, le Christ avait besoin d'un corps encore une fois pour être ici sur terre. Amen. You know, my son here said, yeah, the name Jesus came from God. Amen. Amen. The name Jesus. He said the name Jesus came from God. It is true. It came. No. We go there. Amen. Amen. It is, you know, it is like if you are going to send a gift to somebody, the carton and the gift, they are going to come from you. Mein Sohn hat letzte Woche gesagt, dass der Name Jesus von Gott gegeben wurde. Und das stimmt. Aber man kann sich das so vorstellen, wie wenn jemand ein Geschenk übergibt, dann gibt es sowohl den Karton als auch das Innere, also das Geschenk an sich, was sich innerhalb des Kartons befindet. On peut dire que le Christ, non, Jésus a été un cadeau, mais Jésus, on peut dire que Jésus était seulement l'emballage et le cadeau comme tel, c'est pas l'emballage, mais ce qui est à l'intérieur de l'emballage, c'est ça le vrai cadeau. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. We know that the gift and the carton, they are two different things. Und wir wissen, dass I mean the packet. Mm-hmm. Wir wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Geschenkverpackung und dem Geschenk an sich, was sich innerhalb der Verpackung befindet. Et on sait qu'il y a une différence entre le cadeau comme tel et l'emballage. Though they are coming from the same person that is sending the gift. Obwohl es eine und dieselbe Person ist, die das Geschenk sozusagen übergibt. Malgré que tu reçois les deux de la personne qui t'offre ce cadeau. Christ is a gift for us. Christus ist das Geschenk für uns. Le Christ est le cadeau pour nous. The packet is Jesus. Und Jesus ist die Geschenkverpackung. Et Jésus est l'emballage. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You know, you just need something, a carton to send the gift. Und du brauchst eine Verpackung, damit du das Geschenk überhaupt einer Person übergeben kannst. Et t'as besoin d'un carton, d'un emballage pour envoyer un cadeau, pour donner un cadeau, remettre un cadeau. If the gift is not going out, you don't need the carton. Wenn ein Geschenk nicht I don't know if you get something here. Jesus and Christ are two different persons. Wenn ein Geschenk nicht übergeben wird, dann ist auch eine Geschenkverpackung nicht erforderlich. Und daran erkennen wir auch, dass Jesus und Christus zwei verschiedene Personen sind. Et si tu ne donnes pas de cadeau, si tu n'envoies pas un cadeau, tu n'as pas besoin d'emballage. C'est pour ça. Et c'est là qu'on peut voir que le Christ et Jésus sont Please go to Matthew 1. Matthew 1. Matthieu 1. Lise Matthieu 1. Matthew 1, verse 21. Matthew 1, verse 21. Praise the Lord. Hallelujah. He said, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Thou shalt call his name Jesus. You call his name Jesus. Mm-hmm. Und wir lesen hier, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Et on a lu que, et tu lui donneras le nom Jésus. Donc c'est Marie qui va lui donner le nom Jésus. And there's something interesting. He said he shall save his people from their sins. Mm-hmm. Wir lesen hier auch, er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. You know, this is what religion is after today. Und danach ist die Religion heutzutage so um die Vergebung der Sünden. Et c'est ça que la religion cherche aujourd'hui. Il s'agit toujours du pardon des péchés. You know, they say he shall save his people from their sin. What they call sin. What religion, what man and religion call sin. Und sie but not what Christ calls sin. Und sie lesen diese Passage hier und beziehen es auf das, was sie Sünde nennen und wie sie Sünde bezeichnen. Aber es geht nie darum, was Christus Sünde nennt und wie Christus Sünde bezeichnet. Et pour la religion, il s'agit toujours de leur propre définition de péché, mais pas de la définition du Christ, ce que le Christ appelle péché. Amen. Amen. Remember, let me remind you, what Christ calls sin is not lying, stealing, or even fornication, or rob, or killing. Mm-hmm. Amen. Sin ist singular. Mm-hmm. Und erinnert euch, dass das, was der Herr Sünde nennt, ist nicht das Stehlen oder die Unzucht oder das Lügen, sondern Sünde ist Einzahl. Es gibt nur eine einzige Sünde. Et rappelez-vous que pour l'Éternel, le péché est singulier, pas au pluriel. Donc il ne s'agit pas de voler, de tuer, de commettre l'adultère ou quoi que ce soit, non. Please go to John 16. Wir lesen Johannes 16. Jean 16. John 16. Vers 9. Johannes 16, Vers 9. Jean 16, verset 9. He said, the Holy Ghost will help us to know, to understand, to know what sin is. He said, of sin because they believe not on me. Und wir lesen hier, dass der Heilige Geist uns helfen wird, zu verstehen, was wahrhaftig die Sünde ist. Und wir lesen hier von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à comprendre ce qu'est le péché. Et le péché est de ne pas croire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Just like Adam did not believe in God. Genauso wie Adam Gott nicht geglaubt hat. Tout comme Adam n'a pas cru à Dieu. Amen. Amen. If he believed God more than even believing Satan, he will not disobey God. Denn wenn er Gott mehr geglaubt hätte, als er Satan geglaubt hat, dann hätte er Gott auch nicht missachtet. Parce qu'il a plus fait confiance au diable qu'à Jésus, à Dieu. C'est la raison pour laquelle il a été capable à désobéir à Dieu. Remember, God said, don't eat the fruit. Mm-hmm. Amen. If you believe God, and Satan bringing the fruit, he will not even go there. Mm-hmm. Denn der Herr hat ihm gesagt, dass er nicht von der Frucht essen soll. Und wenn er Gott wahrhaftig geglaubt hätte, hätte er diese Frucht auch nicht gegessen. Parce que Dieu avait interdit à Adam de manger du fruit, mais s'il aurait réellement cru en Dieu, il n'aurait pas mangé le fruit quand le diable a présenté le fruit. Just like he tell us, you know, in the Bible, he said, don't, all this natural sin, he hated, he loved the world, but he sin. Mm-hmm. You know, if you believe him, you will not even go to those things and do them. Mm-hmm. Und genauso verhält es sich auch mit diesen ganzen natürlichen Sünden, die der Mensch sozusagen Sünde nennt, dieses ganze Stehlen und Töten. Wenn du dem Herrn wahrhaftig glauben würdest, sein Wort wahrhaftig glauben würdest, würdest du dich noch nicht mal an diese Sachen herantreten und diese Sachen überhaupt tun. Parce que si tu crois réellement en Dieu, c'est là que tu vas que ces péchés du monde vont pas t'atteindre, parce que tu vas même pas penser à ces péchés-là, parce que ta concentration est 100% sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. What Christ calls sin is lack of a true love relationship with the only true God. Das, was der Herr Sünde nennt, ist der Mangel an einer wahrhaftigen Liebesbeziehung zwischen ihm und also zwischen Christus und dir. Parce que ce que Jésus-Christ appelle le péché, c'est le manque de d'une relation vivante avec Jésus-Christ. C'est ça le vrai péché. Amen. Jesus came to save us from what he calls sin and not what they call sin. Jesus kam, um uns zu retten vor dem, was er Sünde nennt und nicht was die Menschheit Sünde nennt. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver de ce que lui il appelle péché, pas ce que le monde appelle péché. I don't know if somebody's getting it. Praise the Lord. That's the truth. Amen. Amen. The name Jesus came because of man. Der Name Jesus kam wegen des Menschen. Le nom Jésus-Christ est venu. Le nom Jésus est venu à cause de l'être humain. Christ has been there. Christus war schon immer da. Le Christ a toujours été là. Amen. Amen. Without the fall of man, Jesus, there's nothing like Jesus. Und we will not even come here because there's nothing like Jesus. Und ohne den Sündenfall wäre Jesus auch gar nicht erforderlich. Parce que sans la chute de l'homme, Jésus n'aurait pas été nécessaire ici sur terre. Christ will not need a body to come here. Denn Christus würde überhaupt gar keinen Körper brauchen, um zur Erde zu gehen. Et le Christ n'aurait pas eu besoin d'un corps pour être ici sur terre. Then also again in Matthew 1 verse 20, which says, he said, thou shalt call, and not we shall call. You know, the Lord has entered himself. Und Matthäus 1 haben wir gelesen, dass gesagt wurde zu Maria, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Et dans Matthieu, on a lu que c'est Marie qui va donner au Christ, au corps du Christ, le nom Jésus. Praise the Lord. He said, thou shalt call. Amen. If you go to Genesis 1:26, go to Genesis 1:26, please. If the Lord is speaking, you listen. You see it here. Let us look example here. Wir lesen 1. Mose 1, Vers 26 und schauen uns ein Beispiel an, wo der Herr spricht. Weil wenn der Herr spricht, dann hörst du auch nicht zu und handelst damit. Vers 26. On va lire Genèse 1, Verset 26. On va voir que si l'Éternel parle, tu obéis et tu écoutes. Amen. Genèse 1, 26. It said, and God said, let us make man in our image. You know, you can see, he was now is involved. Let us make man. Amen. Und hier spricht is involved. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Also hier spricht Gott von uns. Das heißt, er ist selber auch inkludiert in dieser Aktion. Et on peut voir que Dieu, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc on peut voir que Dieu lui-même, il fait part de cette action. Il est impliqué. Amen. Then he said, after our likeness, and let them have dominion. Let them. It's not let us. You know, at the beginning, he said, let us have man. You see it? He said, let us make man. Then, and later he now said, let them have dominion. He did not say, let us. I mean, he exempted himself from the dominion of this world. Und wir sehen hier in dem Vers, dass er zwei Unterschiede macht. Er beginnt und sagt, lass uns Menschen machen. Das heißt, er inkludiert sich in dieser Aktion selbst. Und dann sagt er, die sollen herrschen über die Fische im Meer. Das heißt, er gibt ihnen die Autorität und schließt sich da aus in dem zweiten Satz. Das heißt, im ersten Satz inkludiert er sich selbst mit lasst uns. Und im zweiten Satz sagt er, sie, die Menschen selbst, sollen herrschen. Und da ist er nicht mehr involviert. Nein. Et on peut voir que Dieu, dans la première partie de verset 26, il est impliqué quand il a créé l'homme, il a dit, on va le faire à notre image. Mais dans la deuxième partie, il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Donc là, ça sera l'homme. Donc c'est l'homme après qui va dominer sur la terre, sur les cieux, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre. Là, il est plus impliqué, mais il s'est exclu de cette partie. You can see where Satan came from. Amen. But Satan was able to, you know, when God speaks, Satan listened. Amen. He knew at the beginning that he had exempted himself from everything he wanted. And then Satan now came. Are you getting it? He knows that even when he's going to do anything, God cannot even intervene. Because he exempted himself from things here on earth. Und diese Stelle lässt uns auch erkennen, dass der Teufel sehr gut zuhört, wenn der Herr spricht. Denn an dieser Stelle sehen wir, dass der Herr sich selber sozusagen exkludiert hat, nachdem er den Menschen die Herrschaft über die Fische und das Meer gegeben hat. Und dadurch hatte der Satan auch die Möglichkeit, reinzukommen sozusagen, um den Menschen zu verführen. Weil er gehört hat, dass der Herr, dass Gott sich selbst daraus sozusagen exkludiert hat. Ouais, on peut voir que quand Dieu parle, le diable aussi il est très attentif parce qu'il était conscient que quand Jésus il a donné le pouvoir sur la terre à l'homme et qu'il s'est exclu lui-même, que même s'il fait ses actes sur la terre, quand il a ses plans ici sur terre, Dieu lui-même ne peut pas intervenir parce qu'il s'est exclu au début. Praise the Lord. Hallelujah. And in Genesis 5, you see something here. Go to Genesis 5, verse 3, please. Wir lesen 1. Mose 5, Vers 3 und schauen uns eine Sache hier an. Genèse 5, verset 3. Amen. Mm-hmm. It says, and Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness, no longer the likeness of God. Mm-hmm. Can see after the fall. Mm-hmm. Amen. Und wir sehen hier, oder beziehungsweise wir lesen hier, und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild. Das heißt nicht mehr nach dem Bild vom Gott, wo es ursprünglich war, sondern hier ist es nach dem Sündenfall und jetzt gebiert der Mensch sozusagen Söhne nach seinem eigenen Bild. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom Seth. On peut voir que l'homme, enfin les descendants d'Adam sont plus les descendants de Dieu parce qu'ils sont nés à l'image d'Adam et plus à l'image de Dieu comme au début. Praise the Lord. Again, Matthew 1:21, he said, "Thou shalt call, and not we shall call." He was not involved. Und wenn wir nochmal auf Matthäus 1, Vers 21 zurückgehen, dann sehen wir, dass der Herr gesagt hat, du sollst ihnen den Namen Jesus geben und nicht wir werden ihnen den Namen Jesus geben. Er hat sich auch hier exkludiert. Et c'est pour ça que dans Matthieu 1, 21, et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est encore une fois exclu de cette décision. Il lui a seulement dit de donner le nom Jésus, mais c'est Marie elle-même qui a dû donner le nom Jésus à Jésus. Praise the Lord. Can see the flesh and the flesh. Mm. On peut voir la chair et la chair ici. And that's why a lot today they see Jesus and never Christ. Und deswegen betrachten viele Leute auch und sehen nur Jesus, aber betrachten Christus nicht. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont vraiment capables de voir Jésus, mais pas le Christ. The flesh can see Jesus. Das Fleisch kann Jesus sehen. La chair peut voir Jésus. But cannot see the Christ. Aber das Fleisch kann Christus nicht sehen. Mais la chair ne peut pas voir le Christ. It takes the power of the Holy Spirit to see the Christ. Und es erfordert die Kraft des Heiligen Geistes, um den Christus zu erkennen. Et sans la force, la puissance du Saint-Esprit, tu n'es pas capable de voir le Christ en Jésus. The flesh always goes together with the flesh. Denn das Fleisch agiert immer gemeinsam mit dem Fleisch. Parce que la chair est seulement capable de comprendre les choses de la chair. And that's why, you know, the flesh always gives birth to the flesh. Und das Fleisch gebiert auch nur das Fleisch. Et c'est pour ça que la chair donne seulement naissance à la chair. Praise the Lord. Alléluia. And God gives birth to God. Mm-hmm. Und Gott gebiert ein Gott. That's the Spirit gives birth to the Spirit. Und das bedeutet, dass der Geist auch den Geist gebiert. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu donne seulement la vie, naissance à des dieux. C'est pour ça que l'Esprit donne la naissance à l'Esprit. Amen. Amen. Again, my son here on what was it on Wednesday? Amen. Ask this the question and that question. Amen. That something came from the Lord does not mean that something is really from Him. Und mein Sohn hatte am Mittwoch eine Frage gestellt im Gottesdienst und die Frage war, dass wenn etwas von Christus kommt, dass es halt, ob das bedeutet, dass es wahrhaftig auch von ihm ist. Et la question que notre frère avait posée était que est-ce que si quelque chose vient du Christ, vient de Dieu, est-ce que cette chose vient réellement de Dieu? Remember when he gave them their desire in Psalm 78. Amen. He said he gave them their desire. Do you remember that place? I've been there several times. Amen. Und erinnert euch an Psalm 78, wo steht, dass der Herr ihnen ihr Verlangen, ihren Wunsch gegeben hat. Rappelez-vous de Psaume 78, où l'Éternel leur a accordé leur désir, leur propre désir. And that's why it's good to pray for the desire of the Lord. Deswegen ist es wichtig, für den Willen des Herrn zu beten. C'est la raison pour laquelle c'est, let's c'est go there again, nécessaire et c'est Psalm important 78. De prier pour la volonté de Dieu. Psalm 78. Wir lesen die Stelle einmal, Psalm 78. Psalm 78. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Religion ist so evil. Religion ist so bösartig. La religion est vraiment mauvaise. Amen. Amen. Religion is so much after the desire of man. Denn in der Religion geht es nur um den Willen des Menschen selbst. Parce que dans la religion, il s'agit seulement de la volonté de l'être humain. They are hungry of it. They fight for it. They fast and pray for it to get it. Sie sind so. That's gut, what their fasting and prayer is all about. The desire of their heart. Sie sind so hungrig danach und fasten und beten sogar dafür, dass ihr Wille allein geschieht. Ils sont tellement après leur propre désir, c'est pour ça qu'ils font des jeûnes et prient pour leur propre désir. Et ça, c'est mauvais. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You can see this food came from heaven. Amen. Amen. But that food was, it was not the desire of the Lord for them. Und wir sehen das auch am Beispiel. Though it came from heaven. Und wir sehen das auch am Beispiel von den Kindern Israels, ne, dass es Brot geregnet hat, ne, zu ihren Gunsten, aber das war überhaupt gar nicht der Wille vom Herrn eigentlich, sondern es war ihr Wille und das Verlangen, was sie hatten, und der Herr hat es ihnen dann dennoch gegeben. On peut voir que le pain, la nourriture est venue du ciel, mais ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas ce qu'il avait prévu pour eux. Praise the Lord. Please read here at home on your own if you have time. Amen. Mm-hmm. And let the Lord speak to you. Mm-hmm. You will enjoy it. Amen. Mm-hmm. That's Psalm 78, especially from verse 18. Mm-hmm. Amen. Please put up Psalm. Or you can even read it from verse 1 if you have time. Mm-hmm. Enough. Amen. Mm-hmm. Please have time for the Lord. Mm-hmm. Till the end. Ja. Lest gerne Psalm 78 zu Hause als Hausaufgabe. Wenn ihr Zeit habt, nehmt euch bitte die Zeit für den Herrn, das ganze Kapitel zu lesen und besonders ab Vers 18. Lisez Psalm 78 comme votre devoir. En particulier à partir de verset 18. Mais prenez le temps de lire tout le chapitre. Prenez le temps pour Dieu. You can see here that they never believed the Lord. Und wir sehen hier, dass das Volk Israel den Herrn eigentlich nie geglaubt hat. On peut voir que le peuple d'Israël n'a jamais réellement cru en Dieu. No miracle can make you believe Christ. Kein Wunder kann dich dazu bringen. You know, from once you live from year to year, you've forgotten everything. If the children of Israel, if you see the miracle that really happened before them, but upon all, even if it is the dust of the dust, the crossing, that sea. Are you getting it? So divide the sea and they walk on the dry ground. But upon all, they could not trust him. Und wir sehen das im Leben von den Kindern Israels, dass es keine Summe an Wundern gibt, die dich am Ende des Tages zu Christus bringen können, weil die Kinder Israels es am eigenen Leib erfahren haben und gesehen haben, wie viele Wunder der Herr in ihrem Leben vollbracht hat. Allein schon dieses Wunder, dass der Herr das Meer geteilt hat und jeder einzelne von ihnen auf diesen trockenen Boden hinübergegangen ist, auf die andere Seite. Und dennoch haben sie vom einen Tag auf den anderen die Wunder vergessen und Gott wieder angezweifelt. On peut vraiment voir que aucun miracle va te ramener la foi. Donc c'est pas à travers un miracle que tu vas avoir foi en Dieu, parce que on peut voir avec l'exemple des enfants d'Israël, après tous les miracles qu'ils ont vus, après que l'Éternel a partagé la mer, ils ont marché, ils ont traversé la mer sur un sol qui était sec. Ils ont toujours oublié tous les miracles que l'Éternel a fait. Ils avaient toujours des doutes et ils n'ont pas cru. The question is, are we different today? Die Frage ist, do we believe him? Do we trust him? Die Frage ist allerdings, sind wir heute so viel anders als die Kinder Israels? Glauben wir Gott wahrhaftig? Vertrauen wir ihm wirklich? Et la question est, est-ce qu'on croit vraiment aujourd'hui à l'Éternel? Est-ce qu'on a, on a la même foi que les enfants d'Israël? On a une foi divine? The slightest problem, we are already questioning and asking questions and doubting. Amen. Are we different? You know, there are miracles. We can see, we can say that there was a lot of miracles in Egypt. Amen. All the plagues. You can see what we have today is greater than what they had. Amen. The Lord did not come to die for them, but upon all is dead for us. We cannot even still believe him and trust him. Und wir müssen uns diese Frage wirklich stellen, ob wir wirklich so viel anders sind als sie, weil sie sozusagen diese Wunder gesehen hatten von Gott. Aber das, was wir heute haben, ist so viel mehr als das, was die Kinder Israels hatten. Wir haben dieses vollkommene Werk von Jesus Christus. Und dennoch ist man immer am Zweifeln, sobald das kleinste Problem auftaucht oder die kleinste Situation auftaucht, fängt man wieder an zu zweifeln oder Fragen zu stellen. Et la question est-ce qu'on est vraiment différent les enfants d'Israël? Et nous aujourd'hui, on a encore plus de preuves parce qu'on a l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Mais malgré ce fait, on a toujours des doutes, on a toujours des questions qui se posent et on est toujours dans l'incroyance. Look at, let's read from verse 20, please. Verset 20. He said, "Behold, he smote the rock, that the waters gushed out, and the stream overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for these people?" You can see the question. I hope you understand it. What is going on in their midst? Coming out from their mouth and going on in their heart. The Lord was not pleased with it. Don't question him, please. Don't let you know, allow us never to doubt him. Und hier in Vers 20 stellen die Kinder Israels eine Frage und diese Frage offenbart, was in ihrem Herzen vor sich geht, ne? Dass sie den Herrn wieder anzweifeln und sich fragen, kann er aber auch Brot geben, wird er seinem Volk Fleisch verschaffen, nachdem er sie so lange und so oft schon versorgt hat, ne? Nachdem sie es auch schon gesehen haben. Aber lass nicht zu, dass du auch dieses unglaubwürdige Herz hast, dass du den Herrn in Frage stellst bei jeder Kleinigkeit. On peut voir que dans verset 20, que malgré que l'Éternel a souvent fourni la nourriture, la protection, quoi que ce soit, ils se sont toujours posé des questions. Dans la deuxième partie de verset 20, il est écrit « Et les torrents de son répandu, pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ?» Or qu'il a prouvé cela à plusieurs reprises, mais ils ont toujours continué à douter l'Éternel. Et on doit voir si on ne le fait pas aussi aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. Verse 21, it said, therefore the Lord heard this and was wroth. So a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel, because they believed not in God and trusted not in his salvation. Mm. Are you getting it? Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Amen. Amen. On a lu verse 23, please. He said, though he had commanded the cloud from above and opened the doors of heaven and had rained down manna upon them to eat and had given them of the corn of heaven. Praise the Lord. Amen. Heavenly corn. Amen. Man did eat angels' food. He sent them meat to the full. Oh, praise the Lord. Hallelujah. He caused an east wind to blow in the heaven. And by the power, he brought in the south wind. He rained flesh also upon them as dust, and fattened fowls like as the sand of the sea. And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitation. So they did eat, and were filled, for he gave them their own desire. That's why we are dangerous. Amen. Is that desire from the Lord for you, or is your own desire? Wir lesen hier in Vers 29, dass der Herr die Kinder Israels versorgt hatte und er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Und das ist sehr gefährlich. Und wir sollten uns selber fragen, geht es dir wirklich um deine eigenen Gelüste, um deinen eigenen Willen, oder möchtest du wahrhaftig den Willen vom Herrn haben? Et on a lu de 23 jusqu'à 29, et surtout dans verset 29, on peut voir qu'il est écrit ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. La raison pour laquelle ils ont été rassasiés, là, c'était selon leur désir et pas selon la volonté de Dieu, pas selon son désir. Mais il leur a quand même donné son désir. C'est pour ça qu'on doit vraiment être conscient si on désire la même chose que l'Éternel ou pas. Praise the Lord. Et que nos désirs soient les désirs de Jésus-Christ. Amen. Amen. You can see it sounds good. It rained down food from heaven. They eat angels' food. The corn of heaven. They ate it. It sounds good. But was it from him? Wir sehen hier und lesen hier, dass das alles auf den ersten Blick alles sehr positiv und sehr gut sich anhört. Ne? Dass er von den Wolken Brot hat regnen lassen, dass es Himmelskorn gab, dass sie satt wurden und dass sie total alle versorgt waren. Aber ist das wahrhaftig sein Wille gewesen für diese Kinder Israels? Nein, war es nicht. On peut voir que, si tu lis ça, selon la religion, tu vas dire que c'est quelque chose de bien. Il a ouvert la porte des royaumes des cieux, il a laissé tomber le pain, la manne du ciel, ils ont mangé le blé du ciel, et tu vas croire que c'est quelque chose de bien, mais à la fin on peut voir que c'était pas sa volonté, mais c'était la volonté, c'était le désir des enfants d'Israël. Amen. Just like he gave them Jesus. Amen. Is it from him? If man did not fall, Jesus will not come. Genauso wie Gott auch Jesus sozusagen auf diese Erde gesandt hat. Ne? Es war ja eigentlich, also wir müssen uns fragen, war es überhaupt der wahre Wille von Gott, dass Jesus kommt? Und die Frage ist ganz klar mit Nein zu beantworten, weil wäre der Sündenfall nicht da gewesen, dann wäre Jesus überhaupt gar nicht erforderlich gewesen. Et c'est la même chose avec Jésus, parce que si l'homme n'avait pas désobéi à Dieu, Jésus n'aurait pas dû, le Christ n'aurait pas dû venir ici sur terre, et Jésus Jésus n'était pas vraiment le plan de Dieu, mais à cause de l'homme, Dieu nous a donné Jésus. Praise the Lord. Amen. It is like if I tell you, tell me that you love me, and you tell me I love you. You are not the one telling me you love me. I'm the one telling myself I love me. I hope you understand. Amen. Es ist so, wenn ich sozusagen zu dir sage, ich liebe dich. Nee, du sollst mir sagen. Achso, nee, wenn ich dir sage, du sollst mir sagen, ich liebe dich, dann sagst du zwar, ich liebe dich, aber es wäre so, als ob ich vor einem Spiegel stehe und mir selber, ich liebe dich, sage, weil diese Liebe, die du sozusagen aussprichst, nicht von dir selbst kommt, sondern es ist etwas, was ich sozusagen, wo ich dich aufgefordert habe, dass du mir sagst, ich liebe dich. Mhm. On peut comparer ça, si je te dis de me dire que tu m'aimes, c'est comme si je me dis moi-même que je m'aime. Parce que cet amour ne vient pas de toi, mais cet amour, c'est un amour qui vient de moi envers moi-même. Praise the Lord. Oh, yeah. Two bread from heaven does not mean that both breads are the same. Mm-hmm. Zwei Brote vom Himmel bedeuten nicht, dass die beiden Brote identisch sind. Si deux pains tombent du ciel, ça ne veut pas dire que les deux pains sont identiques, sont les mêmes. Praise the Lord. Mm-hmm. In Johannes 6. Jean 6. From verse 26. Johannes 6, verse 26. Jean 6, verse 26. From verse 26. Amen. He said, Jesus answered them and said, verily, verily, I say unto you, seek ye not. You seek me not because you saw the miracle, but because you did eat of the loaves and were filled. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father said. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Verse 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. Mm-hmm. You see the work of God. Mm-hmm. How to work for God is by believing on Christ Jesus. Mm-hmm. Not even by going outside to even preach. You mm-hmm. believe first. Mm-hmm. Vers 29 sehen wir, welches Werk wir verbringen können. Ne? Und das Werk ist, dass wir an ihn glauben, den er gesandt hat, dass wir glauben, das ist das Werk, das ist der Akt, den wir zu tun haben. Et dans verset 29, on peut voir ce qui est l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de sortir et prêcher, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Praise the Lord. Alléluia. They said, verse 30, they said therefore unto him, what sign showest thou then, that we may see and believe thee? What doth thou work? Verse 31. Verset 31. Look at the sign they believe on. Verse 31. What happened? The bread, the food in the wilderness. Mm-hmm. That is their belief. Look at it, verse 31. Our father did eat manna in the desert, where we just read. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. As it is written, he gave them bread from heaven to eat. Mm-hmm. That is their belief. That is what they depend on. Mm-hmm. You can see what they call miracle. Mm-hmm. Und wir sehen von Vers 30 bis 31, woran diese Leute sozusagen glauben. Also sie fragen Jesus, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Und dann in Vers 31 verweisen sie auf dieses Brot, was die Kinder Israels gegessen haben, was wir auch im Psalm 78 gelesen haben, dass das Brot aus dem Himmel kam und dass das Brot sie sozusagen versorgt hat. Und das ist das, woran sie glauben. Das ist das, woran sie verweisen und woran sie sich festhalten. Et dans verset 30 et 31, on peut voir les raisons pour lesquelles ils ont cru en Dieu, les raisons pour lesquelles, enfin, ceux qui les ont poussés à croire, on peut voir dans verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Et c'est ça que ce que le monde veut avoir, c'est les miracles naturels, c'est les choses qu'ils peuvent voir. Mais on peut voir comment Jésus-Christ leur a répondu après. Verse 32, please. Verset 32. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Amen. Praise the Lord. Amen. You can see two bread from heaven. Amen. Then look at, you know, there was the one they ate in the wilderness. Then look at what Jesus is saying here in verse 33. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. But I said unto you, that ye also have seen me, and believe not. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I hope you understand it. Also wir sehen hier ab Vers 32, dass Jesus ihnen sozusagen ein anderes Brot vorstellt. Wir sehen, dass es hier, dass er dann von zwei Broten spricht. Das Brot, was aus dem Himmel gekommen ist, was die Kinder Israels damals gegessen haben, und das Brot Gottes, das Brot, das lebendige Brot, was er selbst ist, weil er selber sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und es zeigt, dass es zwei unterschiedliche Brote aus dem Himmel gab, aber das eine Leben bringt und das andere verdirbt. On peut voir que Jésus-Christ leur a fait comprendre qu'il y a deux pains différents. Le pain, la manne qui va périr, et ceux qu'ils ont mangé, et la manne qui est la vie, parce que ce pain est Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour ça qu'il dit que si vous mangez, verset 35, il dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » On peut voir que ce pain-là est le pain réel, le pain qui donne la vie et qui rassasiera toujours. Praise the Lord. Hallelujah. You can see what they call miracle. Amen. Amen. And Jesus said, your miracle is fake. Amen. I am the true miracle. Amen. Are you getting it? Amen. The true bread that came from heaven is me alone. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. We now go to our message. Und wir sehen an dieser Stelle hier das, was der Mensch sozusagen Wunder bezeichnet, ne? Worauf der Mensch sich sozusagen festhält, ne? Worauf der Mensch verweist. Aber Jesus macht hier ganz klar deutlich, dass das Wunder, was ihr habt, ist ein verfälschtes Wunder. Das wahrhaftige Wunder bin ich. Ich stehe vor euch und ich bin das Brot des Lebens und gebe Leben. Und das, was ihr sozusagen oder was die Kinder Israels hatten, war einfach nur eine billige Kopie. On peut voir ce que Jésus-Christ appelle réellement le miracle. Et ce miracle, c'est lui-même. Parce qu'il dit qu'il est la vie, il est réellement la vérité. Et ce que les enfants d'Israël ont eu avant Jésus-Christ et a seulement été un ombre, et seulement été une copie du vrai miracle que Jésus-Christ lui-même est. Praise the Lord. Hallelujah. Today, the message is Christ, our Sorry. Protection. Okay. Praise the Lord. Amen. Amen. Christ, our protection. Okay. Wir fangen jetzt an mit der eigentlichen Botschaft und dem Thema Christus, unser Schutz. Et on va commencer maintenant avec notre message d'aujourd'hui qui est Jésus-Christ, notre protection. He wants to protect us in all areas. Er möchte uns beschützen in jeglicher Sichtweise. Il veut nous protéger dans toute manière différente, en chaque manière. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. He knows we need his protection. Und er weiß, dass wir seinen Schutz benötigen. Il sait qu'on a besoin de sa protection. Amen. Amen. He wants to protect us in everything. Er möchte uns in allen Bereichen schützen. Il veut nous protéger en tout. Amen. Dans chaque domaine. He wants to protect our salvation. He wants to protect our security. He wants to protect our joy, our peace. He wants to protect everything that is of us, that because we now live his life. Er möchte wirklich alles schützen, was uns betrifft, sei es unsere Errettung, unsere Sicherheit, unseren Frieden. Er möchte alles beschützen, was unsere Person betrifft. Et il veut protéger notre salut, il veut protéger notre paix, notre joie. Il veut tout protéger, tout ce qui nous concerne. Christ is our protection if we allow him. But you must allow him. You allow him to protect you. He will not force you to protect you. Christus ist unser Schutz, aber auch nur, wenn du es zulässt. Du musst es zulassen, dass er dich schützen darf, weil er wird sich nicht drängen und das gegen deinen Willen tun. Et Jésus veut nous protéger, mais il est seulement capable de nous protéger si on le permet à nous protéger, parce qu'il va jamais il va jamais nous forcer à se laisser protéger par sa personne. Amen. Amen. He wants to protect us. He wants to protect you from Satan stealing your salvation. Mm-hmm. He wants to protect you from death. Mm-hmm. He wants to protect you from sicknesses and diseases. But will you allow him? Mm-hmm. Er möchte dich vor dem Tod schützen. Er möchte dich vor Krankheiten schützen. Er möchte dich auch davor schützen, dass der Satan deine Errettung stiehlt. Aber wirst du auch zulassen, dass der Herr dich schützen darf? Mm-hmm. Il veut te protéger devant la mort. Il veut te protéger devant des maladies ou quoi que ce soit, il veut te protéger afin que le diable puisse pas voler ton salut. Mais est-ce que tu vas lui permettre de protéger? He wants to protect us from weeping, regret. Mm. You know, after making a lot of mistakes in our life, those mistakes is not from the Lord. He really wants to protect us, but we allow him to protect us. Und er möchte uns auch beschützen vor irgendwelche Reuegefühle, dass wir schlechtes Gewissen haben oder dass wir Dinge bereuen, wenn wir zum Beispiel Dinge getan haben. Und davor möchte er uns schützen. Aber werden wir es zulassen, dass der Herr uns auch wirklich davor schützen kann? Ouais, il veut nous protéger devant des mauvaises décisions, des décisions qui vont nous pousser au regret. Et de ça, il veut nous protéger, mais est-ce qu'on va le permettre? All the pain we have been through. In so many ways, they are not from him. Amen. Does it train us with problems? It trains us with one another, with his own word. Amen. With his truth. But you know, if we refuse to listen to him, amen, then the problem comes. We thank the Lord if we are still here. There's still opportunity for us to now say yes to Jesus forever. Amen. Amen. The Lord, our protection. All die Schmerzen, die wir erlitten haben in der Vergangenheit, es ist nicht sein Wille gewesen, denn der Herr trainiert uns nicht mit Problemen, sondern der Herr möchte uns auf seine Art und Weise trainieren und nicht, dass wir Dinge tun und dann später irgendwie bereuen und dann anfangen, in irgendeiner Ecke zu weinen. Das ist nicht der Weg von Christus, sondern wir müssen zulassen, dass er uns schützen darf, dass wir auch wirklich seinem Weg nachfolgen, weil solange wir hier auf Erden sind, können wir uns dafür entscheiden, seinen Schutz zuzulassen bei uns. Et oui, l'Éternel nous entraîne pas avec des douleurs ou avec parce que il nous entraîne avec sa parole et l'un et l'autre. Donc il veut vraiment éviter qu'on fasse des mauvaises décisions, qu'on puisse rester en lui parce que tant que je suis encore ici sur terre, il n'est pas trop tard. Amen. Praise the Lord. Amen. He hates to see us weeping, regretting. Amen. Amen. Saying, I die no. Amen. He hates to see us in sadness, in sorrow. He always wants his children to be full of joy. Amen. His peace. That is why, you know, before he created Adam, he created everything. So that Adam will enjoy him. He always want to prepare places for us to enjoy before we even get there. Amen. But we allow him. Er möchte nicht seine Kinder sehen, wie sie traurig sind. Er möchte nicht sehen, dass seine Kinder traurig sind oder dass seine Kinder bekümmert sind. Ne? Er möchte nicht sehen, dass seine Kinder irgendwie irgendeine Reue haben, sondern er möchte, dass seine Kinder voll sind mit seiner Freude. Und darum geht es bei ihm, dass wir einfach voll sind mit seiner Freude und dass er uns sozusagen bewahrt vor diesen ganzen Dingen, die dazu führen könnten, dass wir traurig sind, dass wir Reue haben, dass wir einfach nicht mehr diese Freude in Christus haben. Ouais, et l'Éternel déteste de nous voir tristes, de voir qu'on est rempli de soucis. C'est pas ça qu'il a prévu pour nous. Aussi dans le temps d'Adam, on peut voir qu'il prépare toujours l'endroit avant qu'on soit dans ce monde, ça nous montre encore une fois qu'il veut vraiment qu'on ait une vie remplie de son propre bonheur, de sa propre joie de vivre, et pas qu'on vit dans la détresse. Wenn wir uns auch das Leben von Adam anschauen, ne, wir sehen, dass er, der Herr vorher einen Ort vorbereitet hat für ihn, dass er halt in dieser Freude von Christus agieren kann. Und genauso möchte er uns vorbereiten, diesen Ort für seine Kinder vorbereiten, dass wir einfach in seiner Freude frei sind, ne, und nicht umgeben sind von irgendwelchen Sorgen oder irgendwelchen Dingen, die uns bekümmern. Ja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Will we allow him to protect us? Wenn wir zulassen, dass er uns schützen darf. Est-ce qu'on va permettre que l'Éternel nous protège? Will we allow him to take care of us? Wenn wir zulassen, dass er sich um uns kümmern darf. Est-ce qu'on va permettre qu'il prenne soin de nous? Amen. Amen. You know, even you know, in marriage, you always want to prepare things before you get there. Mm-hmm. Because you know what it is. For you know, two people to come together, he know what it is. Selbst in der what Ehe, marriage is. Selbst in der Ehe möchte der Herr die beiden Individuen vorher vorbereiten. That's why it takes time. Bevor sie in die Ehe hineingehen, weil er genau weiß, was es bedeutet, wenn zwei Menschen zusammenkommen und eins werden. Und deswegen möchte er vorher diese Vorbereitung machen. Und deswegen erfordert es auch Zeit. Im Königreich Gottes, bis zwei Menschen dann auch wirklich heiraten können und dann trainiert sind in Christus. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'Éternel veut aussi nous entraîne toujours aussi avant de rentrer dans un mariage. Il sait que ça prend du temps que les gens doivent être vraiment racinés en Jésus-Christ, doivent être vraiment préparés dans Jésus-Christ avant que ces deux personnes deviennent une personne. Amen. Amen. He will always want you to be one in the Spirit. Before you can be one outside. Mm-hmm. In the spirit, how are you one in the spirit? That is all about Christ for both of you in the spirit. Mm-hmm. That you are well rooted in it. Because there is hurricane. There is tornado that is going to come later. Mm-hmm. Problems are going to come later. Mm-hmm. Can you stand it? Mm-hmm. If you are not well rooted. Mm-hmm. Denn der Herr möchte, dass diese beiden Individuen zuerst mal eins sind im Geist, bevor sie auch physisch eins werden, weil was bedeutet es, eins zu seinem Geistes, ist, wenn beide ihren Fokus und ihren Blick auf Christus haben. Und darum geht es, weil es in der Ehe zu Problemen kommen werden. Es wird zu Stürmen kommen, es werden Situationen kommen. Und die Frage ist, werden beide dann überhaupt bestehen können, wenn diese Situationen dann trauen, wenn dieser Sturm dann kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass man erst befestigt ist, im Geiste, dass man in Christus wirklich gefestigt ist, im Geiste, bevor man dann auch wirklich physisch eins wird. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il veut vraiment nous préparer et il veut que tous les que qu'on soit d'abord un en esprit avant d'être un en chair, parce que il y aura de la persécution, des problèmes, des situations qui vont venir pendant le mariage et tout. Mais si vous êtes déjà un en esprit, peu importe la situation, peu importe les problèmes qui viennent, vous êtes déjà bâti, vous êtes déjà raciné en Jésus-Christ et rien va déséquilibrer cette alliance. Praise the Lord. Amen. It's not just to say Jesus, Jesus, but to be rooted in the truth. Und es geht nicht nur darum, den Namen von Jesus überall auszusprechen und irgendwo reden zu gehen, sondern es geht wirklich darum, verwurzelt zu sein in seiner Wahrheit. Donc, et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de dire le nom de Jésus partout où on est, à chaque moment, mais non, il s'agit d'être vraiment raciné dans la vérité. It's like a tree. You know, if a tree is in the garden, and that tree is nowhere rooted, any hurricane, any wind can even take it, because the root is not deep. He always wants us to be rooted in the truth. Because there are a lot of things outside. Amen. That is going to fight. It's going to fight the marriage of Christ. Und das kann man gleichsetzen mit einem Baum, der in einem Wald gepflanzt ist oder irgendwo gepflanzt ist. Dass wenn dieser Baum nicht wirklich richtig verwurzelt ist am Boden, dass sobald irgendein Hurricane auftaucht, dass dieser Baum direkt fallen würde und dass dieser Baum direkt mitgerissen wird, weil die Wurzel einfach nicht gefestigt ist in der Erde. Und genauso müssen wir verwurzelt sein wahrhaftig verwurzelt sein in der Wahrheit von Jesus Christus, sodass egal welcher Sturm kommt, egal welcher Hurricane kommt, diese Ehe trotzdem bestehen kann, weil diese Wurzel in Christus wirklich tief sitzt und weil es wird auf jeden Fall ein Sturm kommen, es werden auf jeden Fall Anfechtungen kommen, aber die Frage ist, bist du dann auch verwurzelt in Christus, um dem Stand zu halten? Et encore une fois, il s'agit vraiment d'être raciné en Jésus-Christ, parce que même si tu compares le mariage avec un arbre, par exemple, qui a été planté dans un jardin, et si les racines ne sont pas vraiment fortes, si elles ne sont pas profondes dans la terre, avec à chaque moindre vent, l'arbre va commencer à bouger ou même va être déraciné. C'est la même chose avec une alliance en Jésus-Christ. Si les deux personnes ne sont pas vraiment réellement racinées en Jésus-Christ, s'il y a un problème qui vient, donc comparable à un vent qui vient, cette alliance va être déracinée. Et c'est ça qui veut pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on doit réellement croire en Jésus-Christ dans la vérité, être raciné dans la vérité, afin que chaque alliance qu'on a entre l'un et l'autre soit forte. Praise the Lord. You know, he wants to protect us. Look at, let's go to Job 1. Even in the old. Let's go to Job 1, please. Job 1. Wir lesen Hiob 1. On va lire Job 1. On peut voir que même dans l'ancienne alliance, il voulait toujours nous protéger. Praise the Lord. Alléluia. Amen. If we read it from... Let's read it from verse 1. Amen. Amen. So there was a man in the land of Oz whose name was Job. And that man was perfect and upright, a one that feared God and eschewed evil. Verse 2. And there were born unto him seven sons and three daughters. That's their children. Amen. Verse 3. His substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yokes of oxen, and 500 she ashes, and a very great household. So that this man was the greatest of all the men of the East. No one ever followed Christ and be poor. Mm-hmm. That's one thing you have to know. Mm-hmm. If you want to be poor, no need to come to Jesus. Mm-hmm. Amen. If you look at everywhere in the Bible, no one. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. In Vers 3 sehen wir wieder, dass es niemanden gibt, der Christus nachfolgt oder den wahrhaftigen Gott nachfolgt und arm bleibt. Also wenn du arm bleiben möchtest, dann brauchst du Christus auch gar nicht nachfolgen, weil du wirst einfach Reichtum und Wohlstand haben, weil es ist ein sein Prinzip, weil er selber einfach dieser Wohlstand, dieser Reichtum ist und du als sein Kind wirst es auch erhalten. On a lu Job 1, de verset 1 à 3, et on peut voir que c'est impossible à un enfant de Dieu, si tu crois réellement en Jésus-Christ, de rester pauvre. Amen. Parce que lui-même, il est cette richesse. Praise the Lord. Hallelujah. You know, because there is no poverty in heaven. Amen. Weil es gibt keine Armut im Königreich Gottes. Il n'y a pas de pauvreté dans le royaume des cieux. Amen. Amen. If you come to Christ, you come to heaven. Wenn du zu Christus kommst, dann kommst du auch zum Himmelreich. Parce que quand tu viens à Jésus-Christ, tu viens au royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. You can see this man was very rich. Amen. Mm-hmm. From verse 4. Wir sehen, dass Hiob hier sehr wohlhabend war. On peut voir que Job était un homme vraiment riche. Amen. Amen. Let's read from verse 6 because of time. It said, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Satan is always everywhere. Der Satan ist auch überall. Le diable est partout. Sorry, je vais lire les autres. Amen. Amen. Amen. You can see, it says Satan was also there. Und wir lesen hier, dass Satan auch unter ihnen war. Mm. On peut voir que no, he was not invited. Était au milieu d'eux, alors qu'il n'était pas invité. Und war noch nicht mal eingeladen. Mm. Amen. Amen. Satan is everywhere. Der Satan ist überall. Le diable est partout. Amen. It's everywhere. Er ist überall. It's even here. Er ist sogar hier. Let me see. The Amen. Power, yeah. It's the power. You know, it's the prince of the air. Mm-hmm. Denn er ist der Prinz der Lüfte, der Erde. Atmosphäre, ja. Parce qu'il est prince, il est le prince de ce monde, il est prince de l'atmosphère. Amen. Look, let's read further. And the Lord said, verse 7. Verset 7. Unto Satan, when coming down? Then Satan answered and answered the Lord and said, from going to and fro in the earth and from walking up and down in it. Mm-hmm. Said, he is everywhere. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Vers 7 sagt uns wirklich, dass er überall ist, denn er kommt vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc ça veut dire, ça nous fait voir qu'il est partout ici sur terre, c'est son territoire. It is like that. Death is everywhere. Es ist genau wie der Tod. Der Tod lautet überall. C'est comme avec la mort. La mort se cache partout ici sur terre. Amen. Amen. Death is always everywhere. Der Tod lautet überall. La mort est partout. And that's why there's no place somebody cannot die. Und deswegen gibt es auch keinen Ort, an dem ein Mensch eben nicht sterben kann. Das ist die Raison pour laquelle il n'y a pas un endroit où l'être humain ne peut pas mourir. Amen. Amen. Again, death is everywhere, but until you give power to death to kill you, death is powerless. Der Tod lauert zwar überall, aber solange du dem Tod nicht Macht gibst, dass über dich sozusagen agieren kann, ist der Tod machtlos. Oui, la mort ça se trouve partout, mais c'est à toi qui donne la puissance ou à la mort à te détruire ou pas. Amen. Death needs your permission to kill you. Denn der Tod braucht deine Erlaubnis, dich umzubringen. Parce que la mort a besoin de ta permission pour te tuer. Amen. Without you allowing death to kill you, death is powerless. Solange because God did not create him to have power. He gave the power to man. That you until you give him power, he can do nothing to you. Der Tod hat nicht die Macht, dich umzubringen, solange du ihm nicht die Autorität und die Freiheit gibst, dass dich nehmen kann, weil der Herr den Tod kraftlos erschaffen hat. Ne? Und wir haben die Macht, dem Tod sozusagen, die Autorität dem Tod zu sagen, dass uns nehmen darf oder nicht. Und solange du dem Tod verweigerst, bleibt der Tod auch kraftlos in deinem Leben. Donc c'est toi la personne qui permet que la mort te détruit ou pas, parce que Dieu n'a pas créé la mort pour te détruire. Donc l'autorité se trouve à ta côté, c'est à toi de choisir si la mort te tue ou pas. Even naturally, if they know it's a naked wire is there, electric. If you don't go there and put your hand, it cannot shock you. Amen. And kill you. Amen. That's naturally. Death is everywhere. Death is always everywhere. So also is Satan. He is everywhere. Und der Tod ist überall. Selbst wenn du irgendwo eine Steckdose siehst und deinen Finger in diese Steckdose reinsteckst, dann bist du innerhalb von Sekunden schon irgendwie bist du halt tot. Ne? Das ist halt natürlich gesehen, also ein natürliches Phänomen, was halt zum Tod führt. Und das zeigt uns, dass der Tod wirklich überall lauert. Oui, c'est la même chose aussi avec le courant, par exemple. Si tu touches le courant et tu touches l'électricité, là tu vas être choqué, mais le problème est que c'est une chose naturellement normale, donc ce n'est pas une grande chose que tu es choqué par, par le courant. Et c'est la même chose aussi avec, avec la mort. La mort se trouve partout, mais c'est à toi de choisir si tu le touches ou pas. Amen. You know, don't. Satan is everywhere. He needs your permission to do his job. Und auch wenn der Satan beispielsweise überall lauert, braucht auch deine Erlaubnis, überhaupt agieren zu können. Oui, et même si le diable se trouve partout ici dans l'atmosphère, tu dois savoir que c'est toi la personne qui donne la permission au diable de te toucher ou pas. Amen. You know, praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, the book of James will tell you that he said, resist. Let's go there. Resist the devil, he will flee from you. Amen. Draw near to God. Resist the devil. Submit to God. Resist the devil. He will flee from you. But if you refuse, if you refuse to draw near to the Lord, to submit to Christ, you know, that's how you give permission to the devil to steal, kill and destroy you. The book of James. Yeah. Und in Jakobus lesen wir, dass wir uns dem, dass wir uns Gott unterwerfen sollen, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das heißt, es liegt an dir, es ist deine Entscheidung, ob du dich wahrhaftig Gott unterwerfen möchtest und somit dem Teufel sozusagen die Tür zumachst. Und du, das liegt in deiner Hand, ob der Teufel agieren kann oder nicht. Oui, dans Jacques, on a aussi écrit qu'on doit résister au diable, se soumettre et s'approcher vers Dieu, et c'est comme ça le diable fuira loin de nous. Mais si on refuse de se soumettre à Jésus-Christ, c'est comme ça comment on ouvre la porte pour le diable à détruire notre vie. Praise the Lord. Amen. So also is the Holy Spirit. He needs your permission to walk. Und so, genauso verhält es sich mit dem Heiligen Geist. Er braucht eine Erlaubnis, um agieren zu können. Ist la même chose avec le Saint-Esprit, là, c'est besoin de ta permission pour agir. Amen. Christ, our protection. Christus, unser Schutz. Wir sehen Job, please. Job 1. Look out from verse 8. Wir lesen weiter Hiob 1 auf Vers 8. On va lire Job 1, verset 8. And the Lord said unto Satan, has thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feared God and eschewed evil. Praise the Lord. Hallelujah. Look at the praises that the Lord is, you know, he was just praising Job here. Amen. Then verse 9. Amen. Amen. On peut voir dans verset 8 comment Dieu est en train de louer Job. Et maintenant, on va lire verset 9. And Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Does he fear you for nothing? Amen. Verse 10. This. Have not thou make an edge about him? Is it not because you protect him? The Lord is our protection. Amen. Wir sehen auch hier, dass der Schutz von Gott auch im Leben von Hiob vorhanden war, ne? Weil der Teufel ihm hier auch sozusagen das sozusagen als Konter gibt, ne? Dass Hiob nicht umsonst gottesfürchtig ist, weil der Schutz des Herrn auf ihm liegt. Et dans verset 10, on peut voir que Dieu est en train de protéger ses siens, parce que même le diable a dit que la raison pour laquelle Job croit Dieu, c'est parce que Dieu lui donne sa propre protection. Amen. Verse 10 again. Said, Had not thou made an edge about him, and about his house, and about all that he had on every side? You see it? In every area, you protect him in everything. You protect his joy, his peace. You are his protection. You are. Can you see it? Amen. Allow the Lord to be your protection, please. Amen. In Vers 10 fragt der Satan: Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt, also quasi eingezäunt? Der Herr hat wirklich alles, was Hiob betrifft, wirklich sozusagen eingezäunt, wirklich ringsum herum. Das heißt, er auch seine Sicherheit, seine Freude, seinen Frieden, alles, was ihn betrifft, ist von Christus, ist vom Herrn geschützt. Und deswegen sollten wir auch zulassen, dass der Herr unser Schutz ist und auch alles, was uns betrifft, komplett einzäunt. On a écrit dans verset 10, ne l'as-tu pas protégé, oui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc ça montre que la protection de Dieu couvre complètement les enfants de Dieu. Donc c'est ça pourquoi nous sommes toujours protégés par Jésus-Christ. C'est parce que d'abord on se soumet à lui et tous nos œuvres, tous nos chemins et tous nos vies sont toujours couverts par lui, la protection de Jésus-Christ.